Leben stürmt und braust und tauft mit Feuer mich, dann rufe ich mir immer ins Gedächtnis. Nur still verzage nicht, mein Jesus ist dir hier. Wer kann ihn aus dem Herzen rauben mir? Nur still verzage nicht, mein Jesus ist dir hier. Wer kann ihn aus dem Herzen rauben mir? Manch einen guten Freund, dem ich verbunden war, hat mir des Lebens Fügung schon entrissen. Nur still verzage nicht, mein Jesus ist ja hier. Wer kann ihn aus dem Herzen rauben mir? Nur still verzage nicht, mein Jesus ist ja hier. Wer kann ihn aus dem Herzen rauben mir? Ich weiß, der Weg ist schmal und unentfall der Pfad, der uns vom Tod zum ewigen Leben führt. Nur still verzage nicht, mein Jesus ist dir hier. Wer kann ihn aus dem Herzen rauben mir? Nur still verzage nicht, mein Jesus ist ja hier. Wer kann ihn aus dem Herzen rauben mir? Nur still verzage nicht, mein Jesus ist ja hier. Wer kann ihn aus dem Herzen rauben mir?